Lektion 3. Grundtext. Haben Sie Zeit heute Abend? Ich habe heute nicht viel zu tun. Ich bin auch nicht besonders beschäftigt. Und ich habe heute alle Hände voll zu tun. Kein Problem. Kommen Sie morgen. Wir sind einverstanden. Abgemacht. Wird angenommen. Ist Ihre Wohnung weit von hier? Nein, sie ist nicht weit von hier. Ungefähr eine halbe Stunde Fahrt. Wohnen Sie in einem Hochhaus? Ich wohne in einem 12-stöckigen Haus. Kein Wolkenkratzer, glaube ich. Liegt Ihr Haus im Stadtzentrum oder am Stadtrand? Vielleicht leben Sie im Vorort? Nein, im Vorort leben die Menschen in Privathäusern. Ich bin aber ein Mieter. Mein Haus liegt in einem neuen Wohnviertel. Sie leben also in einem neuen Stadtbezirk? Ja, in einem neuen Kiez, in Neubauten. Wir, das heißt die Bewohner, sind stolz auf unseren Kiez. Seine grünen Parkanlagen verleihen dem Antlitz der Stadt unbeschreibliche Schönheit und Attraktivität. Komisch, das klingt wie ein Werbetext. In welchem Stock wohnen Sie? Sie da, eben Herr Stock interessiert sich für Stockwerke. Tja, mein Familienname, das liegt mir nah. Ich wohne im 4. Stock. Haben Sie einen Fahrstuhl? Natürlich. Funktioniert er gut? Sie können ganz ruhig sein. Nur selten funktioniert er nicht. Sie brauchen also nicht die Treppe hinaufzusteigen. Haben Sie im Haus einen Müllschacht? Selbstverständlich. Ebenso einen Eimer und den Müll dafür. Oder möchten Sie auch etwas mitnehmen? Vielleicht eine Flasche Wein. Aber vorher müssen wir die leer machen und sie erst dann hinausschmeißen. Und wie kommen wir am besten zu Ihnen? Sie wissen wohl, dass es in unserer Stadt keine U-Bahn, keine Straßenbahn, keine O-Busse gibt. Von allen Transportmitteln bleibt uns nur der Bus. Sie fahren mit der Linie 5 oder 11 bis zur Haltestelle Blumenallee. Dann etwa 5 Minuten zu Fuß und Sie sind an Ort und Stelle. Wir haben keine krummen Gassen oder sowas. Darum haben Sie keine Angst. In unseren Landen verirrt sich keiner. Oder nehmen Sie einfach ein Taxi. Für ein Taxi sind wir zu viele. Vielleicht hat jemand einen Privatwagen. Ich habe ein eigenes Auto, einen Jeep. Ein gebrauchter, aber noch fährt er. Eine große Geschwindigkeit verspreche ich Ihnen nicht, und dennoch waren wir mit 60 Stundenkilometern sicher. Ich bin kein rücksichtsloser Fahrer. Oh, Sie haben ein Auto, Sie haben Glück. Ganz im Gegenteil, ich habe Pech. Ich besitze ein Auto, aber keine Garage. Das ist typisch. Wie üblich. Kein Wunder. Hauptsache, Sie haben einen Führerschein, nicht wahr? Das stimmt. Ohne geht es nicht. Ja, also Sie kommen morgen. Um wie viel Uhr? Vielleicht am Abend? Um 6:30? Geht das? Ist es nicht zu spät? Stören wir Sie nicht? Wieso stören? Keinesfalls. Vielleicht rufen wir Sie im Voraus an. Unter welcher Nummer sind Sie zu erreichen? 24023120. Aber ich bin telefonisch schwer zu erreichen. Die Leitung ist häufig gestört. Kommen Sie ohne Umstände. Blumenallee 34, Dritter Aufgang, vierter Stock. Vom Lift nach rechts, Nummer 108. Na, dann bis morgen, Herr Riedle. Auf Wiedersehen. Ich warte auf Sie. Tschüss. Guten Abend. Ich freue mich außerordentlich, Sie in meinem Haus begrüßen zu können. Gestatten Sie? Abend. Herein. Herzlich willkommen. Trotz des riesigen Staus im Zentrum sind wir rechtzeitig gekommen und haben Sie angetroffen. Wir hatten doch eine Verabredung. Legen Sie bitte ab. Geben Sie mir Ihre Mäntel und Hüte. Hier sind Pantoffeln. Kommen Sie bitte herein. Nehmen Sie Platz. Na also, wie finden Sie meine Wohnung? Sehr gemütlich ist es hier. Stimmt es? Das stimmt. Ohne Zweifel. Die Wohnung ist wirklich gemütlich. Das Haus liegt ganz ruhig. Der Stadtlärm stört uns fast nicht. Ja, tatsächlich. Ruhe und Stille herrschen hier. Die Umgebung spielt eine große Rolle. Ich habe gute Nachbarn. Benehmen Sie sich anständig? Machen Sie Krach? Nun, zuweilen stören Sie mich. Aber das kommt nicht so häufig vor. Nur während der Feiertage. Das ist nicht zu bestrafen. Herr Riedle, darf man hier rauchen? Ich kann nicht mehr dulden. Bin Kettenraucher. Paffe eine nach der anderen. Ja, bitte, darf ich Ihnen Zigaretten anbieten? Haben Sie Feuer? Hier bitte das Feuerzeug, die Streichhölzer, der Aschenbecher. Zünden Sie sich eine ohne weiteres an. Ich öffne das Klappfenster und der Rauch zieht schnell ab. Sind Sie Raucher, Herr Altmann? Ich bin nicht Raucher. Zum Glück habe ich das Rauchen aufgegeben. So was? Herrschaften, Sie müssen sich an unseren Jugendlichen ein Beispiel nehmen. Ja, wirklich lobenswert. Aber Herr Riedle, leben Sie in solch einer großen Wohnung allein? Haben Sie eine Familie oder sind Sie ledig? Nein, ich bin kein Junggeselle. Schon seit 12 Jahren bin ich verheiratet. In 13 Jahren wird unsere Ehe 25 Jahre alt. Ein Jubiläum. Und Ihre Nächsten? Meine Familienangehörigen sind jetzt verreist. Dann erzählen Sie uns bitte über Ihre Familie. Ja, wir bitten Sie darum. Bitte gern. Machen Sie es sich bequem. Ich fange an.